WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, mit ganz kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf meine Anrufer. Und die erste Anruferin ist Cornelia und Cornelia ist 56. Guten Morgen, Cornelia. Morgen, Domian. Hallo. Ich rufe an, weil wir zu Hause ein paar Probleme haben mit meinem Sohn. Der wird im August 18. Ja. Und er kommt mit der Schule nicht mehr klar. Das ganze Drama hat seinen Lauf genommen, wie 2007 mein Mann sich das Leben genommen hat. Mhm. Er hatte die Arbeit verloren und wir wussten jetzt nicht, warum er das gemacht hat. Wir können das nur darauf zurückführen, weil irgendwie, ja, keiner kann sich das erklären. Von den Kindern nicht, mein Schwiegersohn nicht und auch die anderen, die ihn kennen. Mhm. Wie viele Kinder gibt es denn? Zwei. Eine ältere Tochter und einen Sohn. Genau. Meine Tochter, die ist 32. Und der Mann, dein Mann hat nichts hinterlassen, keinen Brief, keinen Hinweis. Kein Abschiedsbrief, kein gar nichts. Das ist ja dann ein ungeheurer Schock. Ja, weil er ist abends aus dem Haus gegangen und hat gesagt, dass er zum Elternabend geht. Mhm. Und weil das dann immer ein bisschen spät wird, habe ich mir nichts dabei gedacht und bin dann schon ins Bett und habe geschlafen. Morgens, wie ich aufstand, war er nicht da. Und das fand ich merkwürdig. Ja, also, dann ist man ja schon alarmiert. Ja, aber ich habe mir noch nichts Böses gedacht gehabt. Was hast du gemacht? Wie lange hast du gewartet, bis du irgendwas unternommen hast? Ich habe 2 Stunden gewartet, weil er war auch telefonisch auf seinem Handy nicht mehr erreichbar. Mhm. Und dann habe ich meine Tochter angerufen und habe ihr gesagt, irgendwie stimmt was nicht. Ich sage, es kann nicht angehen. Ich sage, er ist nicht erreichbar. Wir haben so einen Schrebergarten damals gehabt. Mhm. Und dann bin ich da zum Schrebergarten hin. Das Auto hatte er mit. Dann bin ich mit dem Bus hingefahren. Und ja, da habe ich dann meinen Mann tot gefunden. Da hat er sich mit Gas vergiftet. Da war das eine Intuition von dir, zu diesem Schrebergarten zu fahren. Ja. Er hat sich mit Gas vergiftet. Ja. Gibt es da einen Gasanschluss in dem Schrebergarten? Wir hatten einen Gasofen gehabt, weil wir ja keinen elektrisch hatten oder so und kein fließendes Wasser. Wir haben das immer mitgenommen und gegossen haben wir so mit Regenwasser und dann eben halt fürs Trinken so von zu Hause mitgenommen in Kanistern. Ja, und dann hatte er das mit diesem, wir haben ja immer diese Gasflaschen gehabt und das hat er laufen lassen, ja. Das heißt, du hast deinen Mann tot in dieser Gartenlaube gefunden. Genau. Was für eine furchtbare Situation. Du bist in diesem Schrebergarten, da sind wahrscheinlich kaum Leute morgens. Genau. Was hast denn da, wie hast du dich denn da? Unsere Strich gegenüber, die Nachbarn, die waren da gewesen. Ach so. Wie hast du ihn vorgefunden? Lag er? Saß er? Nee, er saß. Der hatte den Kopf so abgestützt auf den Tisch und waren da die Bilder von uns. Ich habe nicht verstanden, die Bilder von... Von den Kindern. Ach, von den Kindern. Die hat er vor sich gehabt. Ja. Die Bilder von den Kindern. Die Bilder von den Kindern und von mir eins. Von uns allen dreien. Als du die Tür aufgemacht hast und ihn da so... Hast du sitzen sehen, war dir sofort klar, er ist tot? Ich bin dann rausgelaufen. Ich kann das gar nicht mehr so. Ich weiß nur, dass ich, wie ich ihn da so sitzen sehen habe, dann bin ich rausgelaufen wieder. Mhm. Und da hat meine Tochter auf der Arbeit angerufen und habe gesagt, was da passiert ist. Und da sagt sie, Mama, geh nicht wieder rein. Mhm. Und dann, ich rufe die Polizei und Unfallwagen. Und das hat sie dann gemacht. Und dann kam auch kurze Zeit später dieser Hubschrauber. Mhm. Aber da kam jede Hilfe zu spät. Genau. Da war er schon längst verstorben. Mhm. Ja. Also ein ganz tragischer und furchtbarer Vorfall, ein großes Unglück für eure Familie. Ja. Vor allen Dingen, wenn man im Nachhinein nicht weiß, was so los war. Und gerade als Ehefrau ist das ja dann besonders belastend, weil man ja denkt, habe ich was falsch gemacht, habe ich Fehler ganz gemacht. Ganz genau. Und vor allen Dingen denkt man immer, warum habe ich nichts gemerkt? Genau. Ich hätte was merken müssen. Er ist ja gar nicht so auffällig erschienen. Nein. Aber er war ja noch, das Schlimme war ja, er war ja vorher mit meinem Sohn, war halt zum Fußballspielen. Mhm. Selbst da. Keiner hat was gemerkt. Die haben, ich habe extra noch gefragt gehabt, die Leute. Mhm. Keiner. Die haben gesagt, er war lustig wie immer. Mhm. Wäre keiner drauf gekommen. Was meinst du, Cornelia, wie oft ich das hier schon gehört habe? Dass selbst die nahesten Angehörigen nichts gemerkt haben. Das heißt, der Mensch, der Betroffene, war so verkapselt in sich, dass er nichts nach außen hat dringen lassen von seiner inneren Not. Und die innere Not muss sehr groß gewesen sein, wenn er sowas gemacht hat. Aber für mich ist eben halt dieses Schlimme, nichts gemerkt zu haben. Aber vielleicht ist das wirklich erklärbar darin, dass es in der Tat Menschen gibt, die sich so selbst einmauern, dass selbst der nächste Mensch jetzt in deinem Falle, in eurem Falle du, nichts merken kann. Du hast jetzt aber angerufen zu deinem Sohn, dem 18-Jährigen, dass der seit dieser Zeit sehr verändert ist und mit der Schule nicht klarkommt. Und, ja, das Problem geht ja eigentlich weiter, weil er hat mir ja dann das, also das war im März 2007 mit meinem Mann und im Dezember, da hat er mich hier in der Wohnung gefunden. Ich kann nicht erklären, was war. Ich kann mich auch an nichts erinnern. Also der Sohn hat dich gefunden in der Wohnung? Genau, da hat mein Herz versagt. Ach so. Aber du hattest dir nicht versucht, das Leben zu nehmen? Nein, absolut nicht. Das kann ich. Er war ja auch hier gewesen, den ganzen Tag. Das heißt, der Junge hat zweimal Schock jetzt erlebt. Einmal den Schock, den Vater zu verlieren auf diese dramatische Weise. Und einmal diese Angst, dich vielleicht auch noch zu verlieren. Genau, und er hat mich ja auch wiederbelebt, so was ich von Erzählungen her weiß. Mhm. Also ich weiß davon gar nichts. Ich bin irgendwann mal im Krankenhaus zu Silvester aufgewacht. Also am 14. Dezember ist das mit mir hier passiert. Mhm. Und dann am Silvester bin ich im Krankenhaus wieder zu mir gekommen. Bist du denn wieder heute körperlich ganz fit? Nein, weil dann habe ich 2008 Krebs gekriegt. Mhm. Brustkrebs. Und aber wie ist der Stand der Dinge mit der Krebserkrankung im Moment? Die ist gut. Die ist gut. Gott sei Dank. Also eine gute Wende hat es da gegeben. Ja, weil ich sage mir immer, ich muss so lange kämpfen. Also ich kämpfe für meine Kinder. Mhm. Weil ich möchte, dass meine Kinder, also meine Tochter ja, hat ja schon ihren Weg gefunden, aber dass mein Sohn auch den Weg findet. Jetzt erzähl mir doch netterweise noch ein bisschen genauer, inwiefern er Schwierigkeiten macht oder Probleme hat. Ich habe letztes Jahr bei ihm ganz, ganz viel Alkohol entdeckt unterm Bett. Mhm. Habe dann mit ihm gesprochen, weil es war Wodka drin unterm Bett versteckt und sowas. Und habe mit ihm drüber gesprochen und da sagt er, Mama, das ist von den Feiern und wir trinken mal ab und zu, aber mach dir keine Sorgen, es ist nichts. Aber du machst dir Sorgen und du hast die Sorge, dass er doch viel Alkohol trinkt. Im Moment geht es eigentlich, aber von der Schule her, er ist, also wir haben jetzt, habe ich Bescheid bekommen, dass er wahrscheinlich den Schulabschluss gar nicht schafft. Und vorher war er ein durchaus guter oder normaler Schüler? Er war ein guter Schüler gewesen, aber dann nach und nach ist er immer mehr abgerutscht. Mhm. Damals, wie das mit meinem Mann passierte, da hat man ihn vom Gymnasium runtergegeben. Mhm. Also die haben da gesagt, er könnte da nicht mehr bleiben, aufgrund der Familienverhältnisse. Mhm. Er würde das nicht mehr schaffen. Mhm. War denn war dein Verhältnis, bevor dein Mann sich das Leben genommen hat, zu deinem Sohn, mit deinem Sohn gut? Ja. Ja. Und letztendlich ist es auch jetzt immer noch gut? Zum Teil ja, und dann manchmal, wenn er so eine Aussetzer kriegt, dann ja. Was sind das für Aussetzer? So zum Beispiel, dann, wenn er gerne länger wegbleiben möchte oder so, dann wird er richtig aggressiv. Oder wenn ich ihn darauf hinweise, dass er was für die Schule machen muss, dann schreit er mich an. Ich soll ihn nicht immer nerven, er kann das alleine. Er hat gelernt, alleine damit klarzukommen, und er macht das schon. Also wie du es jetzt gerade schilderst, bin ich der Auffassung, dass er dringend eine psychologische Hilfe braucht. Ja, das ist das Problem, haben wir mir ja schon in Anspruch genommen gehabt. Mhm. Und dann hat er nach dem dritten Mal gesagt, Mama, tut mir leid, ich kann mit dir nicht mehr reden, weil es tut einfach zu weh. Und die Psychologin hat dann gesagt, tut mir leid, ich komme an ihren Sohn nicht ran, und hat dann mit ihm Phase 10 gespielt. Was hat sie mit ihm gespielt? Phase 10, das ist ein Kartenspiel für Jugendliche. Mehr nicht? Mehr nicht, weil er dann gesagt hat, er will da nicht mehr drüber sprechen. Ist ja gar nicht schlecht, eine Weile mal Phase 10 zu spielen und dann wieder ins Gespräch zu kommen. Ja, dann haben wir es abgebrochen, weil das ging ja. Vielleicht liegt es auch daran, Cornelia, dass er vielleicht zu dieser Person auch keinen Draht gefunden hat. Das ist ja auch schwierig. Man muss ja auch zu dem Psychologen oder der Psychologin auch die Chemie muss ja stimmen. Ja. Wenn die nicht stimmt, kann man es vergessen. Da kann niemand noch so professionell sein, dann geht's nicht. Ja, und dann hatte ich das ja nochmal versucht, aber dann erweigert sich einfach. Mhm. Und dann haben wir hier bei uns so eine Jugendberatung. Dann habe ich da angerufen und dann haben wir da ein paar Sitzungen gemacht. Aber da war genau dasselbe dann, ne? Oh, dann haben wir jetzt ein Problem. Das heißt ja, der junge Mann ist 18 Jahre alt, er kann über sich selbst bestimmen. Genau. Den kann man nicht mit Gewalt irgendwo hinzerren. Nee. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es eigentlich sehr nötig ist und sehr richtig ist. Ja. Jetzt wollen wir mal im Hintergrund überlegen, wie man das am geschicktesten macht, ihm vielleicht doch nochmal etwas schmackhaft zu machen. Ein bisschen schmackhaft zu machen. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, hat jetzt mitgehört. Ja. Die würde ich jetzt gleich anrufen, Cornelia, und mit dir darüber weitersprechen. Mhm. Also ich glaube, das ist gut, ich sage es nochmal zusammenfassend, ich glaube, dass es gut ist, wenn er eine Betreuung bekommt. Ja. Wenn er sich aber mit Händen und Füßen wehrt, also würde ich ihn auch erstmal in Ruhe lassen, weil, wie gesagt, mit Gewalt errichtest du da nur Mauern und dann ist das kontraproduktiv. Und das hatte mir nämlich der vom Jugendamt da auch gesagt, dieser Jugendbetreuer, dass solange er sich jetzt so weigert, dass man an ihn überhaupt nicht rankommt. Mhm. Ja, das muss man wirklich vorsichtig machen, einen neuen Vorschlag, damit er sich nicht provoziert fühlt, nach dem Motto, geh mir nicht auf die Nerven, ich will es nicht mehr, akzeptiere es. So könnte er ja auch so einen Standpunkt haben. Mhm. Aber wir überlegen mal, Cornelia. Das tut mir, ich möchte es aber auch nochmal sagen, dass mir das total leid tut für dich und deine Familie, so ein Schicksal zu tragen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen und man kann das nicht ermessen, wenn man nicht betroffen ist. Ja, aber andererseits ist das wiederum, der Zusammenhalt ist doch riesengroß, auch mit meiner Tochter und meinem Schwiegersohn, vor allen Dingen er unterstützt uns, wo er nur kann. Ne? Hat er übrigens, wo du gerade Tochter sagst, hat die Tochter einen Zugang zu ihrem Bruder? Sie hat einen Zugang, aber nicht so weit, dass sie da was ausrichten kann. Naja, vielleicht sollte man überlegen, wer außer dir noch ihm nahesteht oder wen er sehr respektiert. Vielleicht gibt es einen Trainer oder einen Lehrer oder irgendjemanden, den man vielleicht auch noch einschalten könnte. Das beraten wir gleich mal in Ruhe. Liebe Cornelia, die Magdalena ruft dich an. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, viel Kraft und hoffentlich wird dein Sohn dann auch etwas stabiler werden demnächst. Ich wünsche es euch sehr. Ich wünsche vom ganzen Herzen, dass das seinen Weg findet. Genau. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Sehr gerne, Cornelia. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. 0800. Jetzt habe ich, glaube ich, was falsch gemacht. Ich habe... Genau, jetzt haben wir Sven. Sven ist 33. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Hallo Sven, und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, mir wird ein Autounfall untergejubelt, den ich nicht begangen habe. Oh, wie geht das? Ja, das geht so, indem man mit einem Kumpel auf einer Party fährt, ein bisschen Alkohol trinkt zusammen und der Kumpel eigentlich als Fahrer eingeteilt war. Er dann auch in meiner Abwesenheit auch ein bisschen mehr getrunken hat, was ich nicht mitbekommen habe. Wir zusammen zurückgefahren sind, er dann vom Baum gefahren ist, mich, wo ich bewusstlos war, auf dem Fahrersitz gesetzt hat und sich im Staub gemacht. Nein. Der hat dich auf den Fahrersitz gesetzt? Ja. Und hat sich aus dem Staub gemacht? Genau. Das heißt, als die Polizei oder wer auch immer kam, da haben die dich vor dem Steuer gesehen und allen war klar, du bist gefahren. Genau, so sieht's aus. Gibt es keine Zeugen, die euch haben wegfahren sehen? Es gibt keine Zeugen, leider nicht. Es gibt auch keine Zeugen, die euch zumindest zusammen haben wegfahren sehen? Auch nicht. Wie gesagt, ich wurde deswegen auch verurteilt. Ich habe den Sachschaden, der entstanden ist. Ich habe meinen Führerschein natürlich verloren, fast meine Freundin verloren, mit der ich ein Kind zusammen habe, weil sie mir dann auch nicht geglaubt hat. Wie viel in Anführungsstrichen. Ja, wie viel Schaden musst du da zahlen aus eigener Tasche? 11.500 plus die Strafe, die für den Führerschein sind, fast 13.000 Euro. Fast 13, boah, das ist ja eine Summe. Und die Freundin hat dir auch nicht geglaubt? Ja, sie hat mir auch nicht geglaubt. Sie dachte, weil ich, wie gesagt, weil die Polizei mich am Steuer gefunden hatte, sie dachte dann, dass ich auch gefahren wäre. Hast du denn den Fahrer der Polizei genannt mit Namen? Den habe ich namentlich genannt und die haben ihn auch vernommen. Aber er hat alles abgestritten. Wie nah ist denn dein Verhältnis zu diesem Mann? War eigentlich super, das Verhältnis. Nur nach dem Unfall, ich habe noch nicht ein Wort mit ihm gesprochen. Der Unfall ist jetzt fast 8 Monate her. Mhm. Würdest du ihn als Freund bezeichnen? Nee, jetzt nicht mehr. Nein, das ist schon klar. Das ist mir klar. Vorher meine ich. Vorher hätte ich ihn als guten Freund bezeichnet. Wie erklärst du dir dieses ungeheuerliche Verhalten? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er auch Angst, seinen Führerschein zu verlieren, einen Job zu verlieren. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe auch noch nicht bis dato mit ihm gesprochen. Es war sonst aber niemand in diesen Unfall verwickelt. Es war sonst niemand in den Unfall verwickelt. Wir sind stumpf vorm Baum gefahren. Also ich bin vorm Baum aus dem Auto geholt worden. Und ich weiß auch gar nichts von dem ganzen Unfall, weil wie gesagt, ich war am Schlafen auch und dann, denke ich mal, ohnmächtig gewesen. Mhm. Und in der Ohnmacht, wo ich halt ohnmächtig war, hat er mich dann halt am Steuer gesetzt. Ne? Hattest du außer der Ohnmacht, hattest du eine Verletzung? Ja, ich hatte das Gesicht leicht verbrannt von den Airbags, die aufgegangen sind und ein paar Schnittwunden halt. Ne? Aber genau das muss ihm doch eigentlich auch passiert sein. Er müsste doch auch Gesichtsverbrennungen haben oder irgendwelche Schäden, klar, wenn es auch nur kleine sind, Schäden davongetragen haben. Ja, aber er ist ja weggelaufen und wie gesagt, ich denke mal, er wird das dann alles in Eigenregie zu Hause irgendwie gemacht haben. Habe ich ihn 2 Monate gar nicht gesehen. Nein, nein, aber die Polizei war doch sicher sehr schnell, wahrscheinlich schon am nächsten Tag bei ihm und hat ihn vernommen. Die Polizei hatte mich ja erst vernommen, also die hatte mir ja auch direkt den Führerschein abgenommen und so und dann, das hat ja gedauert, bis ich eine Aussage gemacht habe. Das waren ja auch 2 Wochen. Ach so. Und dann haben die das halt, haben die den halt geladen und so. Ich denke mal, da wird nichts mehr gewesen sein. Dass er vielleicht einen kleinen Kratzer hatte und dann sich irgendwie rausgeredet hat. Warum hat das 2 Wochen gedauert, bis du eine Aussage gemacht hast? Ich weiß es selber nicht. Das war von der Polizei so. Ich hatte denen das im Krankenhaus, weil die mir den im Krankenhaus ja auch Blut abgenommen hatten und so. Und dann hatte ich denen dann gesagt, dass ich nicht der Fahrer war. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, das sagen viele. Als die dich aus dem Auto rausgeholt haben, da warst du noch bewusstlos? Nee, da war ich schon wieder bei Bewusstsein. Sagt man da nicht so intuitiv, ich weiß gar nicht, was los ist, ich war es nicht? Ja, habe ich ja gesagt, aber dann haben die gesagt, du stehst unter Schock und Ach so. Das ist normal. Und im Krankenhaus haben sie gesagt, das sagen alle oder sagen viele? Ja, also, hätten sie schon öfter erlebt, diese Ausrede, weil wenn jetzt noch jemand dabei gewesen wäre, der müsste ja auch verletzt sein, der müsste ja auch irgendwo sein. Gut, da haben Sie auch recht, aber wenn da schon so viel Zeit vergangen ist und die Person nur leicht ein bisschen verkratzt war oder kaum verletzt, dann kann man das ja nicht nachweisen. Leider Gottes. Das geht dann nicht so weit, dass das Auto beispielsweise auf Fingerabdrücke untersucht wird? Es wurde auf Faserspuren geprüft, aber da ich mein Auto wirklich im Freundeskreis jedem gegeben habe, wurden auch von mehreren Leuten Fasern gefunden und es konnte nichts nachgewiesen werden. Ich hatte auch vorher gesagt, dass er öfter fahren durfte mit dem PKW und von ihm auch Faserspuren dann natürlich da drinne sein müssten. Ja, und Er hat sich seitdem auch nicht mehr bei dir gemeldet. Nein, gar nicht. Er geht mir auch direkt aus dem Weg. Sobald ich ihn sehe, ist, wie gesagt, wenn ich ihn sehe, er mich sieht, ist er sofort weg. Dann ist er so, ich weiß nicht, wie er es macht. Ich glaube, der macht sich dann unsichtbar oder so, aber er ist auf jeden Fall weg. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass deine Freundin so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Denn eigentlich, wenn man verbunden ist mit jemandem, dann glaubt man dem doch. Ja, jetzt glaubt sie mir, jetzt weiß sie das ja, ne? Und wie gesagt, woher weiß sie es jetzt? Ja, sie glaubt mir jetzt, weil ich ihr das ja immer wieder sage oder ich das auch immer wieder abgestritten habe, dass ich gefahren bin. Aber ihr seid getrennt. Nee, sie hat mich nicht ganz verlassen. Also sie hätte mich fast verlassen. Wir sind nicht ganz getrennt. Achso, das heißt, da besteht eine Chance, dass sich das wieder annähert. Genau. Ihr seid ein großer Freundeskreis, eine Clique, so höre ich es raus. Genau, wir sind mehrere Leute, mit denen wir auch gemeinsam was unternehmen. Ja, was sagen denn jetzt die anderen Freunde zu diesem Vorfall? Wem glauben die? Die glauben mir, weil sich derjenige, der das verursacht hat, auch im ganzen Freundeskreis abgekoppelt hat. Mhm. Hast du einen Anwalt an deiner Seite gehabt? Ja, habe ich, aber wie gesagt, keine Chance. Das heißt, so wie die Sachlage jetzt ist und wie die Sachlage war, gibt es keine Möglichkeit, dass du da noch irgendetwas unternehmen kannst? Ich kann, wie gesagt, gar nichts mehr machen. Also das Urteil ist rechtskräftig, was ich gekriegt habe und ich kann gar nichts mehr machen. Das ist ja, ich finde das ja auch eine ungeheure menschliche Enttäuschung. Das ist ja ein Abgrund, ist das. Ja. Das spottet ja jeder Beschreibung. Das heißt, der wusste ja zum Beispiel auch gar nicht, wie verletzt du warst. Du hättest ja auch schwerer verletzt sein können. Und dann hat der dich mit Gewalt darüber gezogen. Das ist ja auch noch eine Aktion, jemanden dann von dem Sitz auf den anderen rüberzuziehen, zu zerren. Wenn du jetzt eine Rückenverletzung gehabt hättest, Rückenmarksverletzung, hätte er, wer weiß, was anstellen können bei dem Fall. Ja, das hatten die im Nachhinein vom Krankenhaus hatten mir das auch gesagt, dass ich, wie gesagt, wenn ich eine schwere Verletzung gehabt hätte und mich hätte wirklich jemand bewegt, dass ich auch hätte sterben können. Genau, und das hat er in Kauf genommen. Anscheinend ja. Ja, offensichtlich ja. Wegen einer, ich sag mal, lumpigen Geldstrafe, die ist zwar jetzt sehr hoch, aber ich stelle da gegenüber ein Menschenleben und den Führerschein. Was macht das so mit dir im Vertrauen zu Menschen und im Vertrauen zu Freunden oder guten Bekannten gegenüber? Ich sag mal, ich habe auch drastisch aussortiert im Freundeskreis. Ich weiß, wenn ich jetzt wirklich vertrauen kann, wenn nicht. Und es ist schon wirklich geschrumpft, ne? Ja, aber woher weißt du das jetzt? Du hättest doch diesem Mann das wahrscheinlich auch niemals zugetraut. Hätte ich auch nicht. Aber wie gesagt, man kann Menschen nur vorm Kopf gucken, nicht in den Kopf. Und das ist. Eben. Und ich bin ein gutgläubiger Mensch und ich vertraue eigentlich jeden Kumpel von mir, den ich wirklich auch ins Herz geschlossen habe, mit dem ich auch wirklich schon viel erlebt habe oder was, aber. Also das heißt, so nachhaltig ist jetzt dein Glaube an die Menschen nicht zerrüttet worden? Stückweise schon. Also es ist schwer, neue Freundschaften zu knüpfen, weil ich, wie gesagt, einfach dann auf Distanz gehe. Ja, das kann ich gut verstehen. Da guckt man dann, wenn sowas passiert ist, guckt man aber 10-mal hin, ob man jemandem vertraut. Das heißt jetzt, du hast 12.000, 13.000 Schulden an der Backe. Wie wird das gehen? Kannst du das abzahlen oder bezahlen? Nee, im Moment nicht, weil ich habe, wie gesagt, den Führerschein verloren und dann halt den Job dadurch auch geringfügig geworden. Was machst denn du beruflich? Ich bin im Kfz-Handel auch tätig. Ach so, natürlich, dann brauchst du den Führerschein. Ja. Habe ich gerade nicht ganz verstanden, hast du den Führerschein für wie lange verloren? Ich habe jetzt eine Sperre von einem Jahr gekriegt. Ah, ja. Dann halt muss ich noch eine MPU machen, dann kommt es darauf an, ob ich die bestehe oder nicht. Weil die MPU ja auf Alkoholdelikt ausgelegt wird. Ich hatte mich dann schon ein bisschen im Internet erkundigt und es sollte sehr schwer sein, eine MPU zu bestehen, die auch unter Alkoholeinfluss. Also das begleitet dich noch eine ganze Weile, dieses ganze Ding. Ich denke, ja. Ja. Noch eine Frage zu der Gerichtsverhandlung der Richter. Was hattest du für einen Eindruck von dem Richter? Hat er das vielleicht doch ansatzweise für möglich gehalten, konnte aber nicht anders entscheiden? Oder hat er von Anfang an, glaubst du, dass er dir das nicht geglaubt hat? Nein, ich denke, er hat ansatzweise für möglich gehalten, dass es so sein kann, aber er konnte die Beweislage sprach einfach gegen mich. Ja genau, es gab ja gar keinen Indiz. Es gab kein Anzeichen, dass er da sagen könnte, nein, es ist okay, wir glauben dir, du kommst irgendwie mit einem blauen Auge davon. Gab es kein Anzeichen. Ja, was lernst du jetzt daraus für die Zukunft, wenn du auf einer Party bist? Ah, dass ich definitiv niemandem mein Auto gebe. Absolut, oder mit dem Taxi nach Hause fährst. Richtig. Genau. Sven, es tut mir leid, was hier passiert ist, aber nun ist es, wie es ist und jetzt sieh zu, dass du aus diesem Schlamassel da rauskommst, die Schulden loskriegst und irgendwann hoffentlich deinen Führerschein wieder hast. Ja, das hoffe ich auch. Und vor allen Dingen deine Freundin wieder kriegst. Die, denke ich mal, kriege ich wieder. Da habe ich gute Hoffnung. Das Wichtigste von allem. Sven, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, tschüss. Danke dir, Domian. Ciao. 0800 220 50 50 und es geht weiter mit Bert, der ist 63. Guten Morgen, Bert. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's? Ja, es geht um meine Tochter, die ich eben in die geschlossene Psychiatrie einliefern musste. Die musstest du einliefern? Ja, wie alt ist die? Mit Polizeigewalt. Mit Polizeigewalt. Wie alt ist die Tochter? 22. Und warum musstest du sie einliefern mit Polizeigewalt? Ihr Freund hat sich von ihr getrennt und seitdem ist sie völlig durch den Wind randaliert, terrorisiert uns. Es war eigentlich immer ein sehr problematisches Kind, von Anfang an. Problemfall, Schule schon, es kommt in die erste Klasse, direkt die Klasse übersprungen. Dann gingen die Schwierigkeiten richtig los und ist getestet worden vom Schulpsychologen mit einem IQ, der in jenseits von Gut und Böse ist, nach oben. Also so hochbegabt also? Mehr als hochbegabt. Mehr als hochbegabt? Ja. Wow. Aber und das ist dann eher mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Genau, ganz genau. Und es ist hier nicht beizukommen. Sie hat Phasen, da macht sie alles mit links, das ist ganz toll. Und sie hat Phasen dann, und wenn sie irgendwann im Kopf hat, es geht ihr was quer, dann dreht sie voll durch. Was macht sie? Und studiert sie? Oder? Sie hat studiert, hat den Bachelor gemacht mit 22 Jahren schon mal so. Und was hat sie studiert? Intermediales Design. Intermediales Design, wow. Ja. So, haben die sich jetzt getrennt, ihr Freund und sie? Vor 4 Wochen etwa. Ich muss dazu sagen, es sind ein paar Dinge dazugekommen. Ich gehe davon aus, früher oder später wäre das eh nicht mehr gut gegangen. Es ist mit ihr sehr schwer zusammenzuleben. Wie lange waren die denn zusammen? 6 Jahre. Ach, so lange? Ja. So lange? Ja, es war ihr aus der Liebe und es war die große Liebe. Und er hat sie verlassen? Ja, weil sie eben die Ausraster hatte. Die Spannung von der Prüfung, die kam, dann hat sie vor ein paar Jahren ein Augenleiden gekriegt, wo kein Mensch feststellen konnte, was es war. Sie hat fürchterliche Schmerzen gehabt in den Augen, von einem Augenarzt zum anderen. Problem, alle haben gesagt, da ist nichts. Es konnte keiner helfen. Dann geht sie in eine Klinik nach Göttingen, Spezialaugenklinik. Ja. Die geben ihr ein falsches Medikament. Sie kommt nach Hause, hat eine Medikamentenvergiftung. Ach du Gott. Und muss ins Krankenhaus und liegt auf Leben und Tod auf der Intensivstation. Wegen des falschen Medikamentes? Wegen falschen Medikaments, ja. Ah. Die hat Blutaustausch gekriegt, noch und eine ganze Woche lang. Ist sie denn dann? Dann dreht sie durch und wird aus dem Fenster springen. Jetzt gehen die hin und müssen sie ans Bett fesseln, um sie zu schützen. Und da sie vollgepumpt beim Medikamenten und dieses fremde Blut und alles, konnten sie ja kein Cortison mehr geben fürs Auge. Da hat die da gelegen, gefesselt und Augen, sie hat gesagt, das war wie ein Messerstich. Unglaublich. Und sie konnte nichts machen, sie konnte ihr kein Medikament geben. Da hat sie natürlich jedes Vertrauen verloren. Natürlich. Ist denn das mit den Augen jetzt wieder reguliert? Jetzt hat sie in Münster, das müssen Sie sich mal vorstellen, sie lässt nicht locker. Das ist auch eine der eigenen Arten von ihr. Sie hat einfach nicht locker gelassen. Und ist von einem Arzt zum anderen, ist nach Münster, hat sie dann irgendwo einen gefunden. Sie hat gestritten, Druck ausgeübt, alles mögliche. Und Münster einen gefunden. Und der hat gesagt, die Ärzte im Krankenhaus haben ihr gesagt, wir haben ein Medikament, aber das dürfen wir nicht verschreiben. Das muss man sich mal vorstellen. Warum dürfen die das nicht verschreiben? Das ist zu teuer. Sie wären nicht kompetent dafür. Und die wären nicht kompetent. Das müssen also ein Arzt mit einer bestimmten Fachrichtung müssen das verschreiben. Und kann der das in Münster? Konnte der das? Der konnte das. Und hat das geholfen? Aber der hat die andere Dosis von Cortison. Das Schlimme ist, die haben ihr gesagt, wenn du das Cortison weiter so nimmst, dann bist du mit 25 Jahren sowieso entstellt und alles Mögliche in der hohen Dosis. Okay. Das geht überhaupt nicht. Wie ist es denn der Stand heute? Wie ist es denn mit der Stand heute ist, dass der in Münster die Dosis runtergeschraubt hat und hat gesagt, okay, bleib mal auf dem Level. Bis jetzt ist es 1 Monat vergangen. Ist gut. Es ist gut. Kein Problem. Also die Augen sind wieder in Ordnung. In Ordnung sind sie nicht. Sie hält sie mit Cortison am Leben. Ach so. So muss man sagen. So, und jetzt heute Drama-Aktion mit Polizei. Ja, das hat sich lange angekündigt und es ging nicht mehr anders. Das hat sich schon lange angekündigt. Wir konnten so nicht mehr leben. Das Problem war, Wohnt sie eigentlich? Keine Therapie mehr machen. Wohnt sie bei euch eigentlich? Sie ist wieder bei uns eingezogen, ja. Und wir haben ja alles ermöglicht, was geht, also Auto zur Verfügung gestellt und so weiter. Sie konnte zu Freunden fahren und. Mhm. Sie hat uns nur gequält, wir müssen ihren Freund zurückholen, wir sind schuld und. War gar nicht so. Aber sie meint, wir müssen jetzt das korrigieren, was sie verbockt hat. Das heißt also, da war richtig Terror bei euch zu Hause. Aber hallo. Es muss ja schon sehr schlimm sein, wenn man jemanden zwangseinweisen lässt. Sie hatte heute Abend, da waren zwei Polizisten, die mussten fast einen dritten Mann holen. Mhm. Das heißt, Bändigen, mit Handschellen, mit allem drum und dran. Sie hat sich wirklich massiv gewehrt. Oh, aber massiv gewehrt. Sie hat jede Lücke und sie ist wie ein Chamäleon. Sie denkt unglaublich rational in dem Moment, wo sie es muss. Mhm. Und sobald die wieder mit uns allein ist, dann geht der Terror los. Mhm. Also sie kann sich verstellen, das können Sie sich nicht vorstellen. Wie ist denn das? Man kann doch gar nicht jemanden einfach so einweisen in eine Klinik. Doch, wenn ich zum Beispiel sage, du musst aus dem Haus und sie geht nicht. Dann geht das? Dann geht das, ja. Mhm. Dann geht das. Und sie war ja auch schon mal da und die Polizei war mehrmals schon hier. So, jetzt ist das Problem. Therapie. Therapie nimmt sie nicht an. Ja. Medikamente dürfen sie ja keine gegen ihren Willen geben. Das wollte ich ja sagen. Und man kann sie auch doch nicht lange gegen ihren Willen in der Psychiatrie belassen. Richtig. Was passiert, wenn sie jetzt in ein paar Tagen wieder rauskommt? Dann geht's weiter. Bei euch zu Hause? Ja. Und wahrscheinlich ist sie sehr wieder da. Und wahrscheinlich ist sie sogar sehr wütend jetzt auf euch, dass ihr oder dass du die Polizei gerufen hast und sie ein hast weisen lassen. Und wie? Sie sind nur auf Rache. Konsequent auch. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Fantasie ein Mensch entwickelt mit diesem Intelligenzgrad. Ja, ich ahne es. Ist das euer einziges Kind? Ja. Ja. Und wie, welche Stellung hat deine Frau, die Mutter, in der ganzen Geschichte? Sie liebt die Mutter abgöttisch, aber in dem Moment, wo sie ausrastet, geht sie auf sie los. Sie kennt überhaupt nichts mehr. Also auf sie los heißt auch körperlich? Auch. Also sie schlägt auch um sich und schlägt auf euch ein? Ja, also sie schlägt nicht auf uns ein, weil sie will nie, dass ich dabei bin, wenn sie irgendwelche Diskussionen austragen will, was sie Diskussionen nennt, weil ich ihr nur ein bisschen Paroli biete. Sie hat komplette Macht über meine Frau. Die Frau kann sich gar nicht wehren, deine Frau. Ja, genau, das ist nämlich, das weiß ich. Da seid ihr aber in einer ausgesprochen komplizierten Lage jetzt. Wir sind halt in einer Lage, die ich überhaupt nicht mehr überschauen kann. Hat sie denn auch noch irgendwo eine Wohnung? Nein, gar nicht. Mehr. Das war ja das Problem. Sie haben ja noch mal zusammen gewohnt, die haben sich die Wohnung aufgebaut und das ist natürlich ihr größtes Manko jetzt. Es ist meine Wohnung, es ist auch meine Wohnung und ich darf nicht mehr rein und. Und wenn du ihr zumindest jetzt aus einem gewissen Eigennutz heraus, wenn du ihr dabei behilflich bist, irgendwo eine neue eigene Wohnung zu nehmen? Das würde nichts nutzen. Sie braucht irgendjemand, den sie verantwortlich macht für das, was passiert ist. Okay, aber dann wäre sie räumlich schon mal getrennt und so müsst ihr sie ja quasi aufnehmen, weil sie sonst sitzt auf der Straße. Ich bin sicher, ich bin ganz sicher. Sie würde bei Bedarf jederzeit hier stehen, wieder vor der Tür. Trotz einer eigenen Wohnung? Ja. Aber dann könntest du sie verweisen. Im Moment kannst du sie ja nicht verweisen. Nein, sie würde nicht gehen. Und dann, es würde wieder über die Polizei gehen. Hast du dich mal beraten lassen von einem Psychiater? Ja, die sind alle mit ihrem Latein am Ende und ich muss es ertragen. So ist die Devise. Es gibt keine Handhabe. Ich habe dem Polizisten heute Abend noch gesagt, in der Woche stehst du wieder vor der Tür. Naja, ich wollte gar nicht in Richtung Handhabe jetzt. Es wäre mal interessant, mit einem guten und klugen Psychiater und Psychotherapeuten zu reden, der auch mit solchen Problemen von Hochbegabten, wenn das ein Problem der Hochbegabung alleine ist. Nicht alleine, aber bedingt, genau. Dass der euch begleiten könnte, dass der dir oder euch vielleicht auch Ratschläge geben könnte, wie ihr euch da vielleicht auch etwas distanzieren könntet. Dorian, ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, letzten Wochen. Rat einholen, es kam immer dasselbe. Wir können am Ende nichts mehr machen. Aber das muss ja auch total an eure Nerven gehen. Wir sind fertig, wir sind am Ende. Das glaube ich. Was denkt ihr euch jetzt? Was denkst du? Wie geht es jetzt weiter? Im Grunde genommen haben wir nur noch Angst. Wir zittern nur noch. Wie lange kann sie denn theoretisch in der Klinik bleiben? Vielleicht 18 Tage. Vielleicht, wenn sie sich gut anstellt, kommt sie morgen schon nach Hause. Das wollte ich gerade sagen. Wenn sie sich gut anstellt, ist sie morgen wieder da. Und das kann sie. Ich bin ratlos. Ich auch. Ich bin ratlos. Wenn du so viel schon gemacht hast und dich erkundigt hast und... Ja. Hast du mit den, in der Klinik, in der sie jetzt ist, war sie da schon mal? Ja. Und hast du mit diesen Ärzten auch schon mal gesprochen? Ich habe heute Abend noch mit denen gesprochen. Was sagen die? Ja, genau das Gleiche, was ich dir erzählt habe. Mhm. Der Richter, morgen wird richterlich entschieden, ob sie noch Zeit lang bleibt. Mhm. Wir können sagen, das geht nicht, wir können sie nicht aufnehmen. Mhm. Und irgendwann müssen sie rauslassen. Ja, ja. Ich meinte jetzt gar nicht die formalen Dinge, sondern ich meinte einfach, ob die haben dir also auch keinen Tipp geben können, wie du dich... Die wissen auch, dass wir keine Chance haben, das wissen die im Grunde genommen. Mhm. Die wissen genau, dass wir keine Chance haben. Ich meine, so erfahren sind die auch. Mhm. Die werden zwar nicht so drastisch ausdrücken, aber zwischen den Zeilen kann man es deutlich lesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich überlege jetzt mal gerade, das ist wahrscheinlich nicht ganz gewinnbringend, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Wir fragen mal einfach, das mache ich ja öfters in solchen Fällen, die so sehr verhakt sind und so verfahren sind, wo man eigentlich gar keine Hoffnung mehr hat, dass ich meine Zuschauer und Zuhörer frage. Ich kann nur sagen, der Polizist heute Abend sagt, in 40 Jahren habe ich sowas noch nicht erlebt. Mhm. Was die Energie bringt, die hat die zwei wirklich an den Rand gebracht, was einen dritten Mann holen muss, um sie überhaupt mal zu bändigen. Mhm. Dennoch, frage mal ins Mikrofon und in die Kamera rein, vielleicht jemand, der so in der Psychiatrie arbeitet, der so Spezialgebiete gut kennt, vielleicht hat doch jemand eine Idee, wo ihr euch auch Hilfe holen könntet, nämlich in dem Sinne, was sollen wir machen, wie verhalten wir uns richtig? Also ich bin mit in der Großfamilie groß geworden, mhm. mit allen Facetten, die möglich sind, mit allem Auf und Ab, mhm. und habe einen ziemlich großen Bekanntenkreis, habe 49 Jahre in der Firma zugebracht, die mit sehr vielen, mit ein paar hundert Leuten, mhm. und habe fast alles gesehen, was möglich ist, aber sowas noch nicht. Mhm. Habe ich noch nie erlebt. Ich hätte es noch nicht für möglich gehalten. Mhm. Dennoch, Bert, lass uns diese ganz kleine Chance wahrnehmen. Vielleicht meldet sich jemand. Vielleicht mailt uns jemand, Domian, entweder RDE, und hat einen doch für euch doch noch interessanten Vorschlag. Es ist eine Promille-Chance überhaupt, aber lass es uns einfach versuchen. Es ist einfach für mich unbegreiflich, wie ein solcher Mensch sich so kaputt machen kann. Mhm. Ja, aber der Mensch ist ja, bei aller Aggression, die du auch natürlich spürst, ist deine Tochter ja aufs Tiefste zu bedauern. Das ist die ärmste Sau der Welt. Ja, sie sitzt ja in der Hölle und wahrscheinlich würde sie, wenn sie bei klarem Verstand wäre, auch gerne sagen, ich will da raus und will auch normal leben. Und natürlich will sie das. Das macht sie ja auch, wenn sie hier ist. Das ist so fantastisch, mit der zu leben. Mhm. Aber diese Ausraster da, mhm. und vor allen Dingen jetzt, ne, jeden Tag, das geht bis zu 6-7 Stunden. Wahnsinn. Permanent mit. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Da muss ja da. Da das ist die Hölle. Explodiert man ja. Da ist man ja kurz vor dem. Ja, meine Frau sowieso, die ist völlig am Ende. Mhm. Gut, Bert, wir haben den Fall jetzt beschrieben. Wie gesagt, wir von unserer Seite aus können dir nicht helfen. Das wird dir auch klar sein. Da seid ihr viel mehr im Thema drin als wir hier. Aber wer weiß, die Schwarmintelligenz kann vielleicht doch ein bisschen helfen. Wenn jemand eine Idee hat, bitte mailt uns. Aber es sollte dann auch schon was Fundiertes sein. Das reichen wir dann gerne an den Bert weiter. Sollen wir so verbleiben, Bert? Das ist nicht Intelligenz, das ist der Mann vom Wahnsinn, was da. Ja, ich weiß. Ja, gut. Okay, ich bedanke mich in jedem Fall. Schöne Grüße an deine Frau. Danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.39 Uhr und ich möchte euch jetzt gerne unser Thema für morgen, nicht für morgen, na, morgen sind wir nicht da, morgen ist ja Wochenende und Samstag. Für nächste Woche Mittwoch vorstellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema für immer zerstritten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit jemandem tief zerstritten sind. So tief, dass es eigentlich keine Hoffnung auf Versöhnung mehr gibt. Also zum Beispiel zerstritten mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit dem ehemals besten Freund, mit dem Ex-Partner, einem Arbeitskollegen. Erzählt uns, was genau passiert ist. Für immer zerstritten, das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt wie immer gerne euch schon per Mail anmelden, domian@wdr.de. Oder dann nächste Woche vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Für immer zerstritten, Thema nächste Woche Mittwoch. So, jetzt geht's weiter mit Sema. Und Sema ist 29. Hallo Sema. Hallo. Ich habe mich vor 5 Monaten von meinem Mann getrennt gehabt. Ja. Und dann wollte der halt letztes Jahr Dezember wieder zurück, hat mich dann angerufen und hat gesagt, lass uns nochmal versuchen wegen den Kindern. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? Wir waren 10 Jahre zusammen. Ah ja. Und wie viele Kinder habt ihr? Ja, ich habe 2 Kinder mit ihm. Ja. Und dann ist er zurückgekommen, aber er ist seit diesen 5 Monaten ganz kalt gewesen. Und der hat halt, der ist halt ganz komisch gewesen. Der hat auch sogar, also der hat noch seine eigene Wohnung. Die hat er noch nicht aufgelöst. Er meint, wenn es klappen sollte, dass er hier bei uns mit der Familie zusammen bleibt. Und wenn es nicht klappt, dass er wieder zurückgeht. Ja, aber jetzt sind ja schon viele Monate seit Dezember vergangen. Und ja, also ja. 5 Monate schon, aber er will die Wohnung immer noch nicht auflösen. Und dann hat es diese Schwierigkeiten da so weit. Moment mal, damit ich es richtig verstehe. Ich hatte verstanden, dass ihr euch 12 Monate getrennt habt und dann, dann sei er zurückgekommen, vorgestern im Dezember. Stimmt das? Genau. Genau, okay. Also ein Jahr Trennungsjahr hatten wir und dann ist er im Dezember zurückgekommen und also dann war der erste Monat direkt hier bei mir in meiner Wohnung. 5 Monate halt bis Mai, Ende Mai, also immer noch. Und sobald es ihm nicht passt oder wenn wir irgendwelche Streitigkeiten haben, zum Beispiel wenn er mich anlügt, dass er arbeiten geht, aber dann noch nicht arbeiten geht, sondern mit Freunden feiert. Halt solche, wenn ich den zur Rede stelle, warum er mich angelogen hat, warum der ausgeht und dann zu mir sagt, dass er arbeitet, dann wird es ihm zu dick gesagt, der sagt, nee, ich rede jetzt nicht mehr über diesen Thema, ich bin müde, ich schlafe und dann, wenn ich drauf, immer wieder drauf gehe, warum er nicht sprechen möchte oder warum er sich nicht dafür äußern möchte, warum er sowas macht, dann packt er seine Sachen und geht in seine eigene Wohnung und sagt, nee, so können wir nicht weitermachen. Aber das schreit mich ja gerade an, dass ich denke, der hat eine andere, oder? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ne? Fällt mir jetzt sofort, also im ersten Moment sofort ein, wie du das jetzt geschilderst. Du sagst, er ist ja auch wesensverändert, seitdem er zurückgekommen ist zu dir. Er ist kalt, sagst du. Ja. Schlaft ihr miteinander? Eher nicht. Eher nicht. Also er sagt, er ist psychisch nicht in Ordnung. Es wäre mit ihm etwas passiert oder er würde wohl durch die Streitigkeiten, die wir in diesen 10 Jahren hatten, keine Lust darauf hätte. Habt ihr euch denn, war das eine schwierige Ehezeit zum Schluss vor allen Dingen? Gab es viel Streit? Also zum Schluss ist sein Vater verstorben. Der Vater lebt in der Türkei. Ja. Bevor er verstorben war, wollte er, dass ich halt 2 Monate mit den Kindern dahin gehe, dass der Vater die Kinder halt länger sieht. Und da ich es nicht in der Türkei schön finde, besonders nicht bei meiner Schwiegermutter, was halt alle Schwiegertöchter, glaube ich, haben. Ich kam mit meiner Schwiegermutter nicht klar. Und da wollte ich auch nicht 2 Monate rumsitzen mit ihr zusammen in einer Wohnung, bevor unsere Streitigkeiten noch schlimmer werden oder irgendwie halt die Situation eskaliert. Wollte ich nicht hingehen. Und diese Probleme steckt er sich in seinen Kopf rein und werden halt größer bei ihm. Ich verstehe. Bist du denn gar nicht dann in die Türkei gefahren mit den Kindern? Bin in die Türkei gefahren, aber für 6 Wochen halt, so wie es halt normal erlaubt wird. Ja, 6 Wochen reicht dann ja auch aus. Ja, normalerweise schon. Ja. Aber ihm wäre es lieber, wenn ich halt 2 Monate, 3 Monate hingehe. Als würde ich mein Leben dafür immer verbringen. Aber das heißt, du warst mit den Kindern nochmal bei dem todkranken oder sterbenden Schwiegervater? Genau. Das heißt, und sogar nicht nur 3 Tage, sondern mehrere Wochen? Genau. Das heißt, du hast deine Pflicht getan und es war gut so? Ja. Ja. Und das geht ihm nicht aus dem Kopf. Hast du denn dich gefreut, dass er wiederkam? Einerseits durch diese Trennung, die ich mit ihm hatte, habe ich gesehen, wie meine Familie zu mir steht. Also eine gute Erfahrung? Eher schlechte. Ach so. Weil ich stand ganz alleine da. Meine Wohnung war auch nicht so prickelnd, sage ich mal. Mhm. Halt unsere Möbel waren alle kaputt und alles. Das habe ich alles selber alleine aufgebaut. Die Wohnung war richtig zerstört. Habe ich auch alles so tapeziert und alles. Da war ich auch alleine mit. Warum war die Wohnung zerstört? Die Wohnung, die ist so heraufgekommen, die hat mir so bekommen. Und mein Mann war so stur, dass er kein Geld beigetragen hat, um die Wohnung auf den, sag ich mal, neuesten Stand zu bringen. Also war das eine harte Zeit für dich, als du da alleine alles stemmen musstest? Genau. Und du hast gedacht, wenn er jetzt zurückkommt, vielleicht schafft man es doch gemeinsam und man kann sich wieder zusammenraufen. Genau. Genau. Hast du deinen Mann eigentlich je geliebt? Also ich liebe meinen Mann immer noch. Obwohl er halt diese schlechten Seiten hat, weil ich weiß, dass er auch im Inneren eine gute Seite hat. Und also seitdem der hier, also seit 5 Monaten hier ist, der sagt, der hat auch sogar in mein Gesicht gesagt, dass er mich liebt. Aber dann hat er so Widersprüche in sich. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit meiner Freundin oder so ausgehen möchte, auch wenn es so ab 10 Uhr ist, dass ich sage, ich gebe mal meine Kinder jetzt meiner Mutter für ein Wochenende und ich gehe dann halt mit meiner Freundin oder so feiern, dann sagt er nein, das darfst du nicht. Wenn ich frage, warum, mit welchem Grund sagst du nein, dann sagt er so, es hat keinen Grund, ich will das nicht, dass du gehst. Er will dich beherrschen, er will einfach seine Meinung, seine Meinung durchsetzen. Ja, aber wenn man eine Person nicht liebt, dann kann man auch nicht diese Person beherrschen, sage ich mal, oder bestimmen, was er machen soll oder nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendein Indiz für Liebe ist, wenn man jemanden bevormundet. Noch eine Frage, sehen wir mal, zu der Trennung damals. Von wem ist die Trennung ausgegangen? Das war von mir. Weil du wolltest nicht mehr? Nee, ich konnte nicht mehr. Ich war mit meinen Nerven am Ende. Und ich höre so, wie du das alles jetzt erzählst, dass du im Moment wieder mit den Nerven ziemlich runter bist. Sozusagen bin ich eigentlich seit, also jetzt bin ich mit ihm 11, wird seit 12 Monate, 12 Jahre halt, ohne diesen Trennungsjahr. Also seitdem hatte ich auch nicht so gute Verhältnisse zu ihm, weil er halt von der Türkei hingekommen ist. Seitdem er hier ist, sagt er immer wieder, ich leide unter Depressionen. Und das macht mich auch verrückt, natürlich, also mit ihm. Natürlich. Und wenn man jetzt nach so vielen Monaten immer, dass er immer noch seine eigene Wohnung hat und den Problemen aus dem Weg geht und sagt, er will nicht reden und geht in seine eigene Wohnung, das ist kein Zustand. Das ist auf Dauer kein Zustand. Da machst du dich kaputt mit. Dann ist es vielleicht besser, doch wieder alleine zu sein, etwas härter das Leben zu spüren, als einer solchen Lage ausgesetzt zu sein. Eigentlich legt es ja nahe, dass er sich irgendwie Hilfe sucht von außen. Oder dass ihr zusammen zu einer Eheberatung geht. Seid ihr? Ja. Das bringt nichts. Das bringt schon, aber das ist bei ihm so, weil er halt immer nachts arbeiten muss, Termin-Uhrzeiten halt nicht so immer. Ich verstehe. Gut für ihn, weil er immer halt dann, wenn er um, sag ich mal, 7 oder 8 Uhr von der Arbeit kommt, dann braucht er auch so, sag ich mal, 6 Stunden Schlaf. Und dann wird er manchmal, dann kommt er nicht auf die Beine und sagt, nee, ich bin zu müde, ich kann doch nicht und schläft weiter. Wie viel Mal wart ihr denn schon bei einer Beratung? Also das ist jeden Monat, jetzt 4. Monat. Also einmal im Monat, also 4-mal wart ihr jetzt? Genau. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber du hast den Eindruck, dass das schon, wenn ihr dann da seid, dass das ein bisschen was bringt und dass ihr vorankommt? Oder ist es ein Gehen auf der Stelle? Sag ich mal so, vor 2 Wochen hatten wir schon mal nochmal so einen Streit mit ihm, wo der gesagt hat, wo der seine Sachen gepackt hat und hat gesagt, das hat keinen Sinn, das lohnt sich nicht, weil ich habe keine Gefühle. Ist dann in seine Wohnung gegangen und dann habe ich halt gesagt, das ist so ein Spiel von ihm. Das ist so ein Kinderspiel, sage ich mal, dass er sagt, okay, wir versuchen es wieder, kommt von sich Haus nach Hause und dann sagt er für nach 5 Monaten wieder wie so ein Spiel, nee, ich kann das doch nicht. Man kann so nicht von sich aus wieder zurückkommen und eine Chance verlangen und dann sagen, nee, es klappt nicht. Ja, sieh mal, deswegen musst du jetzt bald entscheiden. Du hast ihm ja die Chance gegeben, er ist zurückgekommen. Ja. Es sind jetzt viele Monate vergangen. Du gehst sogar mit ihm zu einer Eheberatungsstelle. Genau. Du machst ganz viel. Ich finde, du musst irgendwann jetzt, vor allen Dingen, wenn es wahrscheinlich nicht mehr aushält, dann, wenn es zu schlimm wird für dich, musst du eine Entscheidung treffen und sagen, nein, dann geht es eben nicht. Wir hatten unsere Chance, aber es geht nicht. Zu diesem Punkt kamen wir ja. Ich habe ja gesagt, vor 2 Wochen ist er wieder nach Hause gegangen. Und dann habe ich halt seine Mutter angerufen, die in der Türkei lebt. Und ich habe der Mutter alles erzählt, was er macht, zum Beispiel mit dem halt Trinken und mit dem halt Freundin und so. Und die Mutter ist dann halt ausgeflippt, warum sein Sohn sowas macht und warum der so geworden ist. Hat dann den Sohn angerufen und halt, glaube ich, auch gestritten, warum der sowas macht. Der hat zwei Kinder und so drauf eingeredet und gesagt, nee, ich habe keinen Sohn so wie dich. Ja, und was ist daraus geworden? Und der ist zurückgekommen. Ja, aber weißt du... Und jetzt... Es ändert sich ja dann wahrscheinlich nur kurzfristig wieder was. Also jetzt im Moment hat er sich sehr stark verändert. Also ich sehe schon die Veränderung bei ihm, seitdem die Mutter hat gesagt, gut, hat, für mich bist du gestorben. Dann kann man es doch folgendermaßen machen, wenn du jetzt gerade aktuell eine Veränderung siehst. Mhm. Ich bin noch skeptisch nach dem, was du mir alles erzählt hast. Ja. Gib ihm doch jetzt die allerletzte Chance. Ja. Beobachte das jetzt noch 1-2 Monate. Mhm. Und bei dem nächsten wirklichen Ausraster ist es vorbei. Ja. So würde ich es an deiner Stelle machen. Irgendwann ist es auch gut. Und man macht sich auch lächerlich, wenn man jemandem 10-mal eine Chance gibt. Genau. Irgendwann musst du auch, und du bist, ich merke das, dass du im Grunde eine starke Frau bist, du wirst das auch alleine schaffen. Ja, ich würde es zwar alleine schaffen, aber ich weiß nicht. Ja, ich habe auch Angst, ja, aber sag ich mal. Ja, aber das ist ja auch kein Leben, was du jetzt gerade führst. Nee, ist es nicht. Das ist kein Leben. Das ist kein Leben. Es ist ja auch eine Demütigung. Es ist eine Verletzung. Genau. Es ist alles nicht gut. Mach und es. Seitdem der zurückgekommen ist, hat er auch mit mir so unterhalten, hat gesagt, nee, es geht doch nicht so weiter. Mhm. Und meine Mutter hat mich halt so, also so wie die Mutter gesprochen hat, okay, hat mich halt fertig gemacht. Nee, ich will auch nicht meine Mutter verletzen, ich will auch nicht dich verletzen, gut, die Kinder. Aber das ist doch genau... Ich will eine Therapie und alles. Gut, dann mach es doch genauso, wie ich es dir gerade vorgeschlagen habe. Gib ihm jetzt die letzte Phase der Chance von 1-2 Monaten und dann ist Schluss. Ja? Mhm. Seh mal. Die Sache ist aber die, ich weiß nicht, ob, wenn er sich auch verbessern würde, ob ich das jetzt irgendwie im... Ich habe noch im Hintergrund... Kopf, dass er mich betrogen hat. Das, ja, gut, genau, das Thema... Das kriege ich nicht weg. Das verstehe ich. Seh mal, da hast du recht, das Thema haben wir jetzt gar nicht weiter erörtert, weil das haben wir so am Rande besprochen. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg, ich schlage aber vor, damit wir noch mit dir richtig uns unterhalten, wir rufen dich gleich nochmal an und dann besprechen wir den Aspekt noch mit dem Fremdgehen, okay? Ja. So machen wir es. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dankeschön. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, hier ist Conny. Hallo Conny. Hallo Domian. 56 bist du. Genau. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, ich möchte gerne Menschen Mut machen, die krank geworden sind und wenn sie da irgendwie eine Chance haben, dass sie dagegen ankämpfen, weil ich bin auch davon betroffen. Du bist auch krank, schwer krank? Ja, ich bin 2012 an Blasenkrebs erkrankt. Oh. Mhm. Ja. Wie weit fortgeschritten ist die Erkrankung heute? Also dieser Tumor ist entfernt worden. Ich war in einer Reha-Klinik und bin von dort aus entlassen worden. Ist der Tumor aus der Blase entfernt worden? Also die Blase hast du noch? Nein. Ich habe eine künstliche Blase, eine Neoblase. Mhm. Ein Punch. Wie nennt man das? Punch. Ja, wie wird das gemacht? Wie wird das operiert? Ich muss alle 3 bis 4 Stunden einen Schlauch durch den Bauchnabel bekommen. Mhm. Und damit wird der Urin abgezogen, abkathetert. Ach so. Also ja. Künstliche Blase heißt nicht, dass anstelle der natürlichen Blase etwas Künstliches eingebaut wird und dann ist alles wieder ganz normal. Ganz normal ist es auf keinen Fall jetzt. Nein. Du musst nein. es immer mit diesem Schlauch dann machen. Genau, alle 3 bis 4 Stunden. Das ist ja auch beschwerlich, oder? Ja, aber ich sag mal, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Und so ziemlich habe ich mich dran gewohnt. Das heißt, da kommt ein Schlauch aus dem Bauch raus. Ist das nicht eine Stelle, die ständig auch sich entzünden könnte oder wund werden könnte? Der Schlauch bleibt ja nicht in dem Bauch drin. Aber du musst ihn immer einführen. Genau. Und da ist so ein kleines Loch am Bauch irgendwo. Der geht tief durch den Bauchnabel durch. Mhm. Da kommt dieser Schlauch rein und an diesem Schlauch hängt ein so ein sogenannter Beutel. Mhm. Mhm. Und da wird dann, also da läuft der Urin rein. Ja. Es war ein bisschen mit Schmerzen verbunden, aber ich habe schon Schlimmeres mitgemacht. Das heißt, du merkst das nicht, wenn dieser künstliche Beutel innen voll ist. Du musst immer auf die Uhr gucken. Ich muss also Minimum 4 Stunden muss ich dann diesen Schlauch einführen. Wie machst du das, wenn du unterwegs bist oder mal verreist oder so? Man kann das mitnehmen. Das lässt sich ganz klein zusammenfalten in der Handtasche und dann sieht das auch keiner. Jetzt ist der Tumor entfernt worden, inklusive der gesamten Blase. Ja. Welche Chancen hast du, dass du ganz krebsfrei sein wirst? Oder vielleicht bist du es ja sogar schon. Weil die den Krebs entfernt haben. Also ich bin 8,5 Stunden operiert worden. Mhm. Und der Doktor sagte mir, also wenn die den Krebs entfernen können, was sie auch gemacht haben, dann hätte ich gute Chancen. Dass es nicht gestreut hat und dass er nicht irgendwo anders im Körper ausbricht. Und deswegen haben die, ich hätte mir ja auch nur die halbe Blase entfernen lassen können und darum dachte mir der Arzt, wenn sie alles wegnehmen, sind wir auf der sicheren Seite. Mhm. Jetzt hast du angerufen und sagst, du wolltest Menschen Mut machen, die auch sehr schwer krank sind. Genau, weil ich bin ja auch 2011 ins Krankenhaus gekommen, so fing das an, da hatte ich einen Blasenstein, der wurde mir entfernt und halt in dem Krankenhaus habe ich auch meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt. Mhm. Mhm. Also vorher war ich auch 33 Jahre verheiratet. Ja. Ich habe 3 erwachsene Kinder. Mhm. Die haben schon ihre eigene Wohnung. Ich bin auch schon 3-mal Oma. Ah, Glückwunsch. Ja. Ja, und jetzt sagst du, dass du Leuten, wie gesagt, Mut machen möchtest. Warum genau und wie möchtest du das machen? Also ich sag mal so, man weiß ja nie, welche Krankheit irgendeine Person mal bekommen kann. Ja. Und wenn sie so etwas haben, dann sollen die dagegen ankämpfen. Das geht immer irgendwie weiter. Mhm. Und deswegen habe ich dich angerufen. Also man weiß ja nicht, derjenige, also ich hatte eine Bekannte, die hatte auch, wurde das auch festgestellt, die hat sich nicht operieren lassen, die ist nach einem Jahr gestorben. Mhm. Mhm. Und das war ein ganz schrecklicher Tod. Ja, das glaube ich. Ja, und wie gesagt, ich habe auch da meine große Liebe kennengelernt, der auch im Krankenhaus lag. Das ist natürlich ein großes Glück, eine Fügung, dass du ihn dort getroffen hast. Genau. Ich glaube, auch wenn man eine Liebe findet, wenn man so krank ist, ist das nochmal eine dicke, gute Portion, ein gutes Medikament zur Heilung. Genau, weil er hat da alles mitgemacht. Ja. Ist er in gleicher Weise betroffen? Hat er auch eine Krebserkrankung gehabt? Oder nein, der hatte Blut im Darm. Mhm, mh. Ein Riss im Darm. Aber der würde dir auch gerne, möchte auch noch mal ganz gerne kurz mit dir sprechen, wenn dir das... Ja, ganz schnell, die Sendung ist gleich vorbei. Gut, okay, Conny, tschüss. Ciao. Okay, Moment. Ja. Hallo, Domian. Ja, mit wem spreche ich? Mit dem René, der Lebensgefährte René, von der Cornelia. Du kannst leider nur 3-4 Sätze sagen, weil die Sendung vorbei ist, aber sehr gerne. Ja, ich wollte nur sagen, wir haben uns im Krankenhaus am 21.03. kennengelernt so und am 25. sind wir zusammengekommen. Ach. Da kann man halt sagen, das war so die Liebe auf den ersten Blick. Aber hallo. Und ihr habt euch gegenseitig richtig gestützt, damit ihr dann auch besser durchs Leben gehen könnt. Ich habe alles mitgemacht, was da halt war. Ich war auch 2 Wochen mit in der Reha. Ja. Wir wollen jetzt auch demnächst heiraten. Na, das war eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte zum Schluss. Und obwohl ich so viele Jahre jünger bin. Wie alt bist du? Ich bin 25. Ach, das ist ja ein Ding. Das würde ich jetzt gerne noch vertiefen mit dir. Können wir leider nicht. Euch beiden, Turteltauben, alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Könntest du dir ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss. Alles klar, danke. Tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und unser Thema nächste Woche Mittwoch heißt für immer zerstritten. Alles Gute, bis dahin. Tschüss, ciao.